Zur Unterstützung des erfolgreichen Atomsprengkopfexplosionsversuches der DVJK veröffentlichte jüngst die russische Kim-Jong-Ilismus-Studiengesellschaft Rostov eine Erklärung, und der Generalsekretär des Setka der Sozialistischen Partei des Volkes Mexikos und der Vorsitzende der nigerianisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft als Mitglied des Vertrauenskomitees der Volksdemokratischen Partei Nigerias jeweils eine Stellungnahme. In der Erklärung und den Stellungnahmen betonten sie, es sei eine gerechte Maßnahme, dass die DVJK ihre selbstschützenden atomaren Abschreckungsmittel allseitig verstärke gegen die USA, die im größten Umfang in der Geschichte die nuklearen strategischen Vermögen und die enormen Streitkräfte auf der koreanischen Halbinsel einsetzen und jahrzehntelang mit den nuklearen Waffen die DVJK bedrohen und erpressen.